Die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft dieses Volkes hat mich gelehrt zu begreifen, was diesem Volk zugehört. Die Schönheit einer bronzezeitlichen Fibel, germanische Ordnungs- und Gemeinschaftsvorstellungen, die architektonische Imposanz des Kölner Doms, die wunderbare Polyphonie einer Bachschen Fuge, die preußische Pflicht Friedrichs des Großen und die gebieterische und gedankliche Strenge des Kantschen Imperativs.